Hi, ich bin's mal wieder, der Jürgen, ein Drittel von dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Und ich wollte nur ganz kurz was ankündigen. Wir waren nämlich neulich mal wieder bei einem anderen Podcast zu Gast, und zwar bei den Appcoholics. Das sind die ABC-Oholics, und die besprechen in jeder Folge Begriffe zu einem bestimmten Buchstaben aus dem Alphabet. Und die haben uns gefragt, ob wir nicht einfach mal vorbeikommen wollen, um bei ihnen zum Beispiel über Lobotomie zu sprechen oder über Levi Strauss. Und sie haben uns im Gegenzug dann einige spannende Dinge über die Lachszucht erklärt. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, es ging um den Buchstaben L. Das ist eine sehr schöne Folge geworden, und da spiele ich euch mal ganz kurz ein kleines Appetithäppchen dazu ein. Und ich schlage jetzt den Bogen zurück. Diese Salmon Runs, die kennt man eben zum Beispiel aus Alaska. Erinnert Ah, ihr euch, dass deswegen wir da steht mal auf den. losgegangen sind? Ja, aber ich erinnere mich gerade, auf diesen Lachsgläsern steht auch immer Alaska-Seelachs. Und es gibt kein Alaska-Seelachs eigentlich. Also Alaska-Seelachs ist eine Art von Zubereitung, glaube ich. Das ist keine biologische Art von Lachs. Nee, ich glaube, Alaska-Seelachs ist tatsächlich das ist nur ein Marketingname für eigentlich einen anderen Fisch. Jetzt wird's kurios. Also jetzt wird's auch noch ein Kriminalfall. Nee, das ist nämlich, glaube ich, das ist ein Dorsch. Wenn du mir Das jetzt noch kann auch sagst, dass in sein. Leberkäse überhaupt kein Käse drin ist. Da sind wir wieder beim Pizza-Leberkäse. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum ihr im Vorgespräch gesagt habt, dass man bei euch manchmal vom Thema abweicht. Na, jetzt Verstehe weißt du ich auch ja, nicht. unvorstellbar. Weiß ich auch nicht. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass ihr euer Thema jetzt schon ganz schön überzieht. Jetzt wird er frech. Aber lass mich mal einhaken. Wir bedanken uns natürlich bei Adrian und Max von den Appcoholics. Das war eine sehr nette Folge, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr werdet die beiden auch demnächst bei uns in einer Bonusfolge hören, denn wir haben quasi so einen kleinen Podcast-Tausch gemacht. Die sind auch mal bei uns vorbeigekommen und haben da mit uns ein bisschen historisches Personenraten gespielt. Ich würde vorschlagen, ihr folgt mal dem Link, den ich hierzu in den Shownotes packe. Also entweder, wenn ihr am Computer seid, klickt ihr einfach in die Beschreibung zu dieser Episode und findet dort den Link, oder am Handy schaut ihr einfach in die Shownotes und hört euch dort das einfach mal an. So viel mal von mir. Das war's auch schon. Unbedingt mal bei den Appcoholics reinhören. Ciao, bis zum nächsten Mal.